Und schon. Wir danken dem Tim Feger und dem Carsten Schmidt. Freundlicher Applaus! Volle Improvisation! Ja, nun kommt leider unser letztes Stück. Wer lacht da? Song über Krallemacher und solche, die es werden wollen. Also jetzt darfst du schön auch angesprochen fühlen, der eine dicke BMW fährt. Also so einer mal so dicke Schlotter, ne? BMW ist ein gutes Auto, ich weiß gar nicht, was der Kinder ist.